Disziplin. Wenn Morgenfrische der Mittagsmüdigkeit weicht, wenn die Beinmuskeln vor Anspannung beben, wenn der Weg unendlich scheint und plötzlich nichts mehr gehen will, wie du wünschest, gerade dann darfst du nicht zaudern, sagte Dag Hammarskjöld. Die Disziplin ist genauso wichtig wie die Vision, auch wenn sie in unserer Abfolge an zweiter Stelle steht. Sie repräsentiert die zweite Erschaffung. Sie ist die Umsetzung, das Opfer, das wir bringen müssen, um unsere Vision verwirklichen zu können. Disziplin ist fleischgewordene Willenskraft. Peter Drucker sagte einmal, die erste Pflicht des Managers sei es, die Realität zu definieren. Disziplin definiert die Realität und akzeptiert sie. Sie ist die Bereitschaft, ganz in die Realität einzutauchen, statt sie zu leugnen. Sie anerkennt die störrischen, nackten Fakten der Dinge, so wie sie sind. Führung ist die Fähigkeit, Visionen in die Wirklichkeit zu übertragen, sagte Warren Bennis. Ohne eine Vision und ein Gefühl der Hoffnung kann es deprimierend oder entmutigend sein, die Realität zu akzeptieren. Glück wird manchmal als die Fähigkeit definiert, den Moment dem unterzuordnen, was man langfristig will. Genau um dieses persönliche Opfer, um den Prozess, die Freude von heute einem größeren, langfristigeren Gut unterzuordnen, geht es bei der Disziplin. Viele Leute setzen Disziplin mit fehlender Freiheit gleich. Das Sollen tötet die Spontanität. Im Müssen liegt keine Freiheit. Ich will machen, was ich will. Das ist Freiheit, nicht die Pflicht. Tatsächlich aber trifft das Gegenteil zu. Nur disziplinierte Menschen sind wirklich frei. Die Undisziplinierten hingegen sind Sklaven ihrer Stimmungen, Gelüste und Leidenschaften. Können Sie Klavier spielen? Ich nicht. Ich habe nicht die Freiheit, Klavier zu spielen. Ich habe mich nie dazu diszipliniert. Ich habe lieber mit meinen Freunden gespielt, als zu üben, wie meine Eltern und mein Klavierlehrer es wollten. Ich glaube nicht, dass ich mich jemals als Klavierspieler gesehen habe. Daher hatte ich nie das Gefühl, was es bedeuten könnte, die Freiheit, wundervolle Kunst zu erschaffen, die mein ganzes Leben lang für mich selbst und für andere wertvoll sein könnte. Was ist mit der Freiheit, zu verzeihen und selbst um Verzeihung zu bitten? Mit der Freiheit, bedingungslos zu lieben, ein Leuchtturm zu sein, kein Richter, ein Vorbild, kein Kritiker. Denken Sie an die Disziplin, die dafür nötig ist. Disziplin kommt daher, dass man Jünger eines Menschen oder einer Sache wird. Der große Pädagoge Horace Mann sagte einmal, jene, die nie im Gehorsam gegenüber einem Prinzip einen Impuls unterdrücken, sprechen vergeblich von Glück. Wer niemals ein gegenwärtiges Gut für ein zukünftiges oder ein persönliches Gut für ein allgemeines geopfert hat, kann vom Glück nur so reden wie der Blinde von den Farben. Ich erinnere mich noch gut daran, welchen inneren Kampf ich ausfechten musste, als ich als 50-jähriger Professor beschloss, den sicheren Hafen und die Komfortzone der Universität zu verlassen und eine eigene Firma zu gründen. Ohne die Vision von etwas Größerem, das ich durch diesen Schritt würde erreichen können, hätten wir nie genügend Disziplin gehabt, das Opfer zu bringen, um den Prozess der Selbstverleugnung zu beginnen, den die Gründung einer neuen Firma, die Aufnahme eines weiteren Kredits und eine hohe Verschuldung bedeuteten. Wir ließen uns sogar ein neues Motto einfallen, dessen Ironie bezeichnend war. Glück ist ein positiver Cashflow. Und am Monatsende, wenn die Gehaltsabrechnung fällig war, trat uns jahrelang der Angstschweiß auf die Stirn. Ohne unsere Vision von dem, was möglich war, und die Disziplin durchzuhalten, hätten wir diese schwierige Phase nie überstanden. Ich bin fest davon überzeugt, dass Disziplin das gemeinsame Attribut aller erfolgreichen Menschen ist. Ich bewundere die Arbeit des Versicherungsfachmanns Albert E. N. Gray, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, nach dem gemeinsamen Nenner des Erfolgs zu suchen. Schließlich kam er zu einer schlichten, aber profunden Erkenntnis. Harte Arbeit, Glück und gute zwischenmenschliche Beziehungen sind zwar wichtig, doch erfolgreiche Menschen haben es sich zur Gewohnheit gemacht, Dinge zu tun, die Versager nicht gern tun. Erfolgreiche Leute machen sie zwar auch nicht unbedingt gern, doch sie ordnen ihre Abneigung dem Zweck unter. Menschen, denen es an Disziplin fehlt, die zu solchen Unterordnungen und Opfern nicht fähig sind, spielen bei der Arbeit nur. In gewissem Sinn wird jeder Arbeitstag zu einem langen Maskenball. Sie verbringen den Tag damit, Vernebelungen zu erzeugen. E-Mails mit Einzelheiten von dem, woran sie gerade arbeiten, telefonische Berichte zum Status von Projekten, lange Meetings, um zu besprechen, wie alles gemacht werden soll. Die Leute, die ihre Zeit dafür aufwenden, Ausflüchte vorzubringen, sind im Allgemeinen jene, denen es an Fokus und Disziplin mangelt. Rückschläge sind unvermeidlich. Doch wir können selbst entscheiden, ob wir uns von ihnen deprimieren lassen wollen. Es gibt immer Gründe, aber nie Entschuldigungen.